Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zum einer neuen Folge von Die Elite. Es ist Zeit für den Jahresausblick 2024. Nein, es ist ein Rückblick, aber das ist auch egal. Wir blicken nach vorne zurück in 2024 mit dem elendigen, ewigen Optimisten, dem Aushilfs-Jedi und meiner Wenigkeit, dem Zeilenende. Glück auf und willkommen im Januar 2023. Wir machen einen Ausblick auf den Mai 2024. Wir haben die Glaskugeln im Anschlag und wir schauen, was findet am 16. Mai bei mir statt. Und bei dir, was hast du in deiner Glaskugel? Ich sehe in meiner Glaskugel den 21. Mai. Wow, ich darf mal beginnen, obwohl ich in der zweiten Monatshälfte bin. Ja, schön. New York, USA steht bei mir. New York, USA. Ah, der Dow Jones Index erreicht erstmals die Marke von 40.000 Punkten. Okay, cool. Ja, cool. Kannst du erklären, wie so ein Index funktioniert? Nee, kann ich nicht, aber ich wollte dich jetzt, du bist ja Fußballexperte, ich wollte dich fragen, ob es in der Fußball-Bundesliga schon mal vorgekommen ist, dass jemand 40.000 Punkte hatte. Also in der Bundesliga kann das schon mal so gar nicht klappen. Okay. Denn in einer Saison finden logischerweise nur 34 Spiele statt. Okay. 34 Spiele mal 3 sind? 3 mal 3 sind 9, 102? Ja, richtig. Du kannst also maximal 102 Punkte erreichen. Ja. Und die Bundesliga hat 1963. Ja. Begonnen als Bundesliga zu existieren. Mhm. Jetzt kannst du ausrechnen, wie viele Jahre existiert die Bundesliga bereits? Seit 63, seit 60, 64, seit jetzt 62 Jahren, richtig? Genau, und jetzt kannst du ausrechnen, 62 mal 102? 102, was? Viel. Also du kannst maximal bisher 6.000 Punkte ungefähr gesammelt haben. Okay. Man muss dazu sagen, es gab, glaube ich, in den ersten zwei Jahren gab es auch nur 32 Spieltage, weil es natürlich nur 16 Mannschaften waren. Es gab 30 Spieltage, weil es nur 16 Mannschaften waren. Mhm. Genau. Wir können uns jetzt auf der einen Seite natürlich fragen, wie viele Mannschaften es eigentlich in der ersten Liga braucht, damit 40.000 Punkte in einer Saison möglich sind. Auf der anderen Seite möchte ich einfach meine Bewunderung für viele Kulturen ausdrücken, die tatsächlich einfach auf hohe Zahlwörter verzichten und sich mit viel behelfen. Also die französische Kultur ist ja auch ein Beispiel dafür. Also da gibt es zwar so hohe Zahlen, aber das ist so dermaßen kompliziert, wie da die hohen Zahlen ausgedrückt sind, dass die auch eigentlich so ein Konzept von viel haben. Nee, gut, ich meine 40.000 ist im Verhältnis zu was viel? Also im Verhältnis zu meinem Bankkonto ist das viel. Also So ein Index funktioniert ja eigentlich immer auf der Basis dessen, der Vergleichbarkeit der Kurse zu einem Index-Startzeitpunkt. Mhm. Und genau da liegt der Hund begraben, wenn du bedenkst, dass der Dow Jones, glaube ich, 1896 oder sowas entstanden ist, kannst du halt ausrechnen, dass wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass der Dow Jones sagt, dass die Unternehmen jetzt 400 mal wertvoller sind, als sie es 1896 waren. Plus, du darfst nicht vergessen, der Dow Jones begann mit 12. In der Zwischenzeit sind es wesentlich mehr, die da irgendwie im Dow Jones Index drin stecken. Also, ja, alles nicht so einfach. Und du hast natürlich auch noch diese ganzen super Firmen, die da irgendwie drinstecken, also mit Apple und was weiß ich was, also so Firmen, die einfach mal so aus ihrer Basis Werthaltigkeit halt extrem explodiert sind. Also wenn da früher eine Aktie, keine Ahnung, 5 gekostet hat und sie kostet jetzt 5.000, dann hast du eine Vertausendfachung. Ja, dann ist es viel. Also genau. Ich möchte einfach an dieser Stelle viel festhalten, es ist viel. Deshalb und du darfst nicht vergessen, sobald du einen Aktiensplit machst, sinkt zwar der Wert der Aktie, aber im Index selber wird das immer mit einberechnet, dass du quasi, dass die Aktie eigentlich, die Ursprungsaktie eigentlich den und den Wert hat und dementsprechend, also. Naja, ja. Also ich meine, also bei einem Aktiensplit doppelt so viele Aktien, halb so viel Wert, der Gesamtwert der Börsennotation ist ja der gleiche. Das ist genau, ja nur ein mathematischer Taschenspielertrick. Das hätte Christian Lindner erfunden, wenn es nicht schon erfunden worden wäre. Genau, aber ich finde es so witzig, weil der deutsche Aktienindex DAX ist ja auch mal irgendwann über die 20.000 gesprungen und ich finde es so interessant, dass man, also hast du ein Gefühl, was so ein Index bedeutet? Hast du so ein Gefühl dafür, was jetzt möglicherweise, wann jetzt irgendwann die 25.000 geknackt werden können oder wird der DAX jemals nochmal unter die 10.000 fallen und da lange verbleiben und es wird einfach nur so, oder ist es nicht einfach so, dass so ein Index auch einfach der Tatsache geschuldet, dass du regelmäßig Inflation hast und Wachstum eben automatisch entsteht, sowieso einfach steigen wird und du eigentlich gar kein echtes Gefühl mehr für den Index hast, weil es sowieso ein Spekulations naja, eine Spekulationsbasis hat. Also Aktienkurse drücken ja sowieso die Erwartungen aus, wo die Anleger sehen werden, dass Profite erlöst werden. Von daher, mein Aktientipp für 2025 ist, in die Rüstungsindustrie zu investieren. Dann ist es auch egal, ob man ein Verhältnis zu Kursen hat oder nicht. So, aber du verrätst uns jetzt doch sicherlich, wer Profite gefangen hält, auf das man sie erlösen kann. Bei Gelegenheit. Ich möchte zuerst festhalten, dass im Mai die FDP die Ampelregierung sabotiert hat, und zwar absichtsvoll und planmäßig. Außerdem hat am 21. Mai in Frankfurt die Hauptverhandlungen gegen einen gewissen Heinrich Reuß begonnen, der einen Staatsstreich und die Zerstörung der Demokratie geplant hat. Zu den weiteren Mitgliedern seines inneren Kreises gehören ehemalige Uniformträger und eine ehemalige Richterin, also eine Staatsdienerin. Du meinst, das habe ich mich übrigens gefragt, heißt der Prinz Reuß wirklich Prinz Reuß oder ist es ein selbsternannter Prinz? Geschlecht Reuß gibt es wirklich, das hat tatsächlich da hinten bei euch in der Ecke geherrscht, eher so in die Thüringer Ecke, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Da gibt es auch Reuß jüngere Linie und Reuß ältere Linie. Und im Deutschen ist es so, dass der ehemalige Hochadel, also der Adel ist ja abgeschafft. Der Österreicher war da konsequent und der hat auch irgendwelche Adelstitel als Namensbestandteile rausgeschmissen. In Deutschland kann man das als Namensbestandteil führen. Das heißt, der Herr Heinrich Reuß hat wegen seiner prinzlichen Herkunft da eigentlich ein Prinz drinstehen. Aber da er, als ich zuletzt nachgeschaut habe, kein Bandkollege von Sebastian Krumbiegel ist, weigere ich mich, ihn so zu nennen. Auch schön übrigens, mir erzählte jemand, ja, ich bin nach Leipzig gekommen wegen, naja, der musikalischen Kultur. Ich so, du bist Prinzenfan. Ja, ja. Es ist immer schön, sich mit der schwarzen Kultur. Ja, aber ich finde, also da muss man sich heute schon bekennen. Also die Alice Weidel ist ja auch Prinzenfan, aber halt mehr von anderen Prinzen. Aha. Ja, die steht halt auf Staatsstreichprinzen. Wollte gerade sagen, wer soll denn bei ihr die Prinzenrolle übernehmen? Ich dachte eigentlich, die Prinzenrolle bei ihr hat eine junge Dame aus Südostasien mit ihren beiden Söhnen. Wer weiß, ich dachte bislang immer, die Prinzenrolle hat die Störchen, aber als ich nachgeschaut habe, war die tatsächlich nur Herzogin oder sowas. Interessant übrigens, dass die Liebste von Frau Weidel für die Ehe für alle ist in der Schweiz. Also fand ich auch schön. Plus es gab doch auch letztes Jahr noch diese Aussage von Musk, in der er sagte, die AfD ist die einzige Rettung von Deutschland. Nein, die für Deutschland. Oder für Deutschland. Hat ihm in der Zwischenzeit irgendwer gesteckt, was die über E-Autos denken? Ich glaube, das ist Elon Musk relativ egal. Na gut. Gut, damit hätten wir es geschafft. Haben wir noch sinnvolle letzte Worte zum Mai des Jahres 2024 zu sagen? Dann gehört dir hier die Bühne und ansonsten sehen wir uns im Juni. Na, ich wollte jetzt dann eigentlich fragen, ob du dann einfach auch aus deinem Schrebergarten dieses Jahr ein eigenes Königreich ausrufen wirst und wer dann natürlich bei euch die Prinzenrolle übernimmt. Das muss ja geklärt sein. Ich muss noch mal in Gullivers Reisen nachschauen, ob das Zwergenreich tatsächlich ein Königreich war. Dann muss ich mir das mit den Gartenzwergen noch mal überlegen. Ansonsten wird es eine freie Zwergenrepublik bei mir geben. Also nicht einer von euch beiden macht König, der andere die Königin? Nee. Also schon freie Zwergenrepublik für meine Gartenzwerge. Dabei wäre das im Mai so schön, weil der ist ja dann wieder ESC dieses Jahr auch. Der ist dieses Jahr in Basel in der Schweiz und ich hoffe, dass ihr ganz fest die Daumen drückt, damit ich Karten krieg. Das ist ja nicht so schwer. Gibt ganz viele Läden, in denen man Karten von der Schweiz kaufen kann. Aber ist eine andere Geschichte an einem anderen Tag. Ich überlasse dir die letzten Worte und bin dann selber raus an dieser Stelle. Tschüss. Wenn ich in die Schweiz geflüchtet bin und mir da eine Karte von der Schweiz kaufe, muss ich das dann auch mit meiner Bezahlkarte bezahlen. Tschüss.